Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir wieder, wie immer, Freitag auf Samstag eine offene Sendung, eine offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr also mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111. Kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Bevor es losgeht, möchte ich jetzt gerne noch etwas zur gestrigen Sendung sagen. Wir hatten gestern am Ende der Sendung einen sehr dramatischen Fall. Es ging um ein Kapitalverbrechen oder unter Umständen um mehrere Kapitalverbrechen sogar. Und nach der Sendung hat uns dieser Fall noch eine ganze Weile beschäftigt, die Polizei auch. Und ich kann euch jetzt in gewisser Weise eine Entwarnung sagen, eine Entwarnung geben. Die Anruferin gestern Abend, die Sabine, bei ihr handelt es sich um eine Psychiatrie-Patientin. Und was sie uns erzählt hat, entsprang wahrscheinlich, vielleicht ausschließlich ihrem persönlichen Erleben. Dennoch kann es einen realen Hintergrund geben und deshalb ist die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Behörden sind eingeschaltet. Wir halten euch auf dem Laufenden, was aus dieser ganzen Sache wird. Das zu gestern und ich begrüße jetzt als erste Anrufer heute Nacht Petra und Armin und ich glaube die Petra 33 ist die erste. Hallo. Hallo. Petra, grüße dich. Hallo, wir haben letzte Woche Freitag schon mal miteinander telefoniert. Wir haben telefoniert, zu welchem Thema? Ja, das ging ja um, ich arbeite noch im Altenheim und wenn ich nach Hause komme, da muss ich erstmal die 2 Stunden in die Badewanne. Ah, ich weiß, ja. Genau, und da habe ich Dienstagnacht auf den Anruf gewartet, aber den ja. Habe ich nicht bekommen. Da habe ich mich nochmal bei euch gemeldet. Also die Geschichte war so, ich erinnere mich sehr gut, du arbeitest, wie du sagst, in einem Altenheim und musst dich fast immer 2 Stunden abends, nachts desinfizieren und baden, genau. Bevor du zu deinem Mann ins Bett gehen darfst. Genau. Und auch sexuell läuft überhaupt gar nichts, bevor du dich nicht richtig rein gemacht hast vorher. Richtig. Ne? Und da haben wir gerätselt und ich auch gesagt, was hat der Mann für einen Tick? Genau. Ne? Und du hast es gar nicht erklären können. Nee, habe ich nicht. Und dann bin ich dann natürlich nach Hause gekommen, habe das natürlich dann erzählt, ja. auf der Hoffnung, weil ich ja auch gedacht habe, ihr ruft dann an, ja. Dann muss ich mal darüber informieren, ja. Und weil es dann nicht war, da habe ich dann nochmal euch angerufen. Das ist sehr schön. Der Mann ist vom Beruf Koch. Genau. Und wir hatten alle so ein gewisses Verständnis dafür, und das ist ja auch in Ordnung, dass ein Koch sehr reinlich sein muss, aber das erschien dann doch ein bisschen übertrieben, wie du es erzählt hast. Ich habe zu dir gesagt, ich bin ratlos, ich möchte gerne mit deinem Mann sprechen. Richtig. Und ich vermute mal, das ist der Armin, der jetzt neben dir sitzt. Genau. Dann gib ihn mir mal. Dann gebe ich ihn mir, ja. Ja, Armin, ich grüße dich herzlich. Da hat deine Frau, die Petra, aber dir was eingebrockt, was? Ja. Jetzt sind wir ganz gespannt, es aus deinem Munde zu erfahren. Wieso muss die arme Petra jeden Abend 2 Stunden baden und sich desinfizieren? Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal im Altenheim warst. War ich schon mal, ja. Und ich finde diesen Geruch... Der ist so entsetzlich, der ekelt mich voll an. Ne? Und jetzt bin ich Koch, ne? Bin ein totaler Sauberkeitsfanatiker, was Beruf angeht. Ne? Und wenn ich mir nur vorstelle, dass meine Frau im Altenheim in Scheiße rumhüllt, auf gut Deutsch gesagt, ne? Naja, gut. In alte Männerpimmel wäscht, ja. Und mit alten Frauenmösen rumkramt, nein. Das ekelt mich voll an. Ja, ja. Also erstmal wollen wir das nicht so runterputzen. Das nein, ist das ein ist wichtiger Beruf. Wichtiger Beruf und die alten Menschen brauchen die Hilfe. Sehr guter Beruf, ja. Ja. Ich bin auch stolz darauf, was sie jetzt macht, so, mit so einer Hingabe und so. Ja. Aber ich ekel mich einfach. Ja. Aber Armin, ist das nicht völlig überzeichnet, völlig überzogen, wie du reagierst? A. Weißt du genau, dass deine Frau das mit Handschuhen macht? B. Weißt du auch, dass deine Frau sich immer, selbst wenn sie es mit Handschuhen gemacht hat, die Hände wäscht und auch die Dienstkleidung wechselt? Und wenn man sich einfach nur ein bisschen frisch macht danach, ist man doch sauber und trägt auf keinen Fall irgendwelche Bakterien oder Bazillen nach Hause. Ich weiß es nicht, aber ich habe vor Bakterien, und gerade was eben, sagen wir mal, Kolibakterien angeht, voll die Panik. Ja, aber Stichwort Handschuhe. Damit ist es doch schon mal, ist das meiste. Ja, das sagt man so mit Handschuhen, ja. Also früher ist er oft nach Hause gekommen, da waren so Kackeflecken an den Klamotten oder so, ne. Und das Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall, wie sie mir erzählt hat. Nee, jetzt setze ich mich auf Arbeit waschen. Mhm, genau. Mhm. Aber ich ekel mich einfach. Also sie zieht ihre Dienstkleidung im Altenheim aus und auch wieder an. Genau. Aber nun musst du doch auch sehen, dass ihr das mittlerweile ein großes Problem bereitet. Und du verlangst da etwas von ihr. Ihre ganze Haut geht ja kaputt dabei. Das sagt sie mir auch oft, ja. Mhm. Aber also, wenn ich mir vorstelle, so, ja, ich also dann, ich kann hoch oder so, ja, das ist anekelt, ja. Also ich kann dich ja verstehen, dass du sagst, die soll sich ordentlich waschen, wenn sie nach Hause kommt. Wie von vielleicht manch einem anderen Beruf auch. Aber ich finde, du lässt dich da zu weit gehen. Und du übertreibst es einfach. Weil deine Frau leidet ja darunter. Und wenn sie sich 10 Minuten duscht und wäscht, ist es der gleiche Effekt, als wenn sie da 2 Stunden in der Badewanne sitzt. Das ist doch absurd, sowas. Aber ich sag mal, je länger, umso besser, ja. Die Bakterien sind dann sicher. Nein, aber das ist doch völliger Quatsch, Armin. Das ist wirklich Quatsch. Lass es dir gesagt sein, das ist Unsinn. Wenn sie sich einmal ordentlich wäscht, danach ist es gut. Da musst du auch mal ein bisschen gegen dich angehen. Mensch, du kannst doch nicht die... So wie ich das letzte Woche verstanden habe, habt ihr eigentlich eine ganz gute Ehe. Normalerweise so ist alles verlässlicher. Ja, und jetzt erzählt sie mir, dass es jetzt ernsthafte Probleme deshalb gibt. Das ist doch Hirnriss. Deshalb darf es doch keine wirklichen Probleme geben. Was soll ich machen? Ich kann nicht über meinen Schatten springen. Doch, ein bisschen muss man das manchmal im Leben. Du auch. Die Frau soll sich waschen, ist in Ordnung, verstehe ich auch, aber nicht so übertrieben. Sonst besuchst du sie nachher im Krankenhaus, wenn sie große Probleme mit ihrer Haut hat. Ja, das stimmt. Ja, also ein bisschen muss man auch gegen sich angehen, Armin. Also ich ist einfach ein grauseliger Gedanke, ja. Ja, aber du steigerst dich aber auch völlig rein. Außerdem stinkt es auch nicht in jedem Altenheim, finde ich auch ein seltsamer Ansatz, den du da hast. Ich meine, also, ich finde das nicht ganz schrecklich. Also alte Leute, ja, oder wie man reinkommt, dieser Geruch, dieser... Mensch, Armin, wenn du kackst, dann riecht es auch nicht gut. Und ja, du kannst das auch nicht so dann so verallgemeinern. Ja, das weiß ich. Ja. Also, schraub doch mal die Anforderungen ein bisschen runter für die Petra. Nur ein bisschen, so als Training. Also, das ist nicht so, dass sie sich nicht zu sehr waschen muss und zu lange waschen muss, okay? Ja. Versuch es doch mal. Einfach nur für dich und für eure Ehe und für die Petra. Ja. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Nur, dass es alles ein bisschen übertrieben ist. Hm? Jetzt geben wir die Petra nochmal, Armin. Ja, mach's gut, tschüss. Ja. Petra, ich glaube, ich habe ihn nicht überzeugt, ne? Nee. Mein Gott, was ist denn mit dem los? Wieso hast du denn so eine Fuge? Eine lange Diskussion schon darüber gehabt. Also, das ist echt schlimm. Aber er ist ja auch ein ruhiger Typ, so, ne? Habe ich den Eindruck. Vielleicht lässt er mal so das Gespräch ein bisschen nachwirken, was wir gerade geführt haben. Mhm. Vielleicht bewegt er sich ja doch ein klein wenig. Sie haben ansonsten... Ansonsten müssen wir halt nochmal telefonieren. Also ich lasse jetzt nicht locker. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ne? Also ja. Ich hoffe, dass du demnächst... hattest du heute auch Dienst? Nein, heute nicht. Heute nicht. Also heute musst du nicht baden. Nein, ich habe freies Wochenende. Ich hoffe, dass du ab nächste Woche nicht 2 Stunden baden musst, sondern dich... Mach es einfach. Dusch dich, nimm ein schönes Parfüm danach und dann sagst du, Armin, hier stehe ich, wie der liebe Gott mich geschaffen hat. Ich rieche gut und denke an die Worte von Domian und dann husch zu ihm ins Bett. Ja? Ja, gut. Ich werde dich darüber auf jeden Fall nochmal informieren. Ich bitte sehr darum. Ja? Tschüss, Petra. Alles klar, tschüss. Tschüss. Thomas, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte näher ans Telefon. So besser? So viel besser. Dein Thema. Ja, ich hatte gestern schon angerufen und zwar auch zu dem Thema, ich habe ein Leben zerstört. Da hatte ich aber auch kurz vor Schluss angerufen. Mhm. Und da wollte ich dann nochmal gerne was zu sagen, wenn es jetzt noch geht. Bitte, ja, klar. Mhm. Ja, und ich habe eine Freundin, die ist mittlerweile 19, die heißt Manuela. Mhm. Und sie war schwanger und ich wusste das nicht. Ich war auch nicht der Vater. Sie war bei mir zu Besuch, wir hatten so gestritten. Ich habe an dem Tag ein bisschen zu viel getrunken und habe die Treppe runtergeworfen. Aus Versehen. Aus Versehen, nicht im Streit? Nein, also aus Versehen. Ich habe sie geschubst und wollte mit ihr einen Joke machen. Mhm. Und dann ist sie ausgerutscht und ist die Treppe runtergefallen und lag bewusstlos unten. Mhm. So, und dann habe ich halt den Notarzt angerufen und ist ins Krankenhaus gekommen. Da habe ich hinterher erfahren, dass sie ein Baby verloren hatte, wovon ich gar nichts wusste. Mhm. Und dann hat sie mich darauf angezeigt. Ich hatte dann die Wahl, ob ich Sozialstunden machen möchte oder in die Jugendstrafanstalt gehen wollte. Und ich habe dann halt gewählt, ob es auch mir eine Lehre ist, dass ich in die Jugendstrafanstalt gehe. Ja, wie lange warst du? Fast ein knappes Jahr. Ich bin aber dann wegen guter Führung auch entlassen worden. Wie lautete denn die Anschuldigung? Du hast es gerade so harmlos erzählt, dass aus Versehen du sie dahin runtergeschubst hast. Sie muss es ja vollkommen anders gesehen haben und das Gericht offensichtlich auch, ne? Es kam nicht direkt zu einer Gerichtsverhandlung. Wie gesagt, ich wurde angeschrieben von einem Richter und es wurde dann im engen Kreis, also eine Verhandlung gegeben zwischen ihr, ihrem Freund, den Eltern waren alle bei und zwischen mir. Und das wurde dann halt so beschlossen. So geht das und so kann man auch auf einer solchen Grundlage in den Knast wandern für ein Jahr? Ja. Habe ich auch noch nie gehört. Ich glaub's dir jetzt mal. Ja, ist so. Dennoch frage ich dich, wie hat sie dich denn beschuldigt? Das ist doch nur eine gravierende Strafe von einem Jahr. Wegen versuchten Mordes. Wie bitte? Ja, das wurde die Anschuldigung. Ich habe gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein. Das war aus Versehen. Ja, trotzdem, das sollte in die Lehre sein. Also sie wollte mich damit einen auswischen und ich fand es irgendwie auch nicht toll von ihr, aber... Ich bin ganz, ganz verunsichert. Ich kann das gar nicht glauben, dass man wegen einer solch gravierenden Anschuldigung, versuchten Mords, dass es da keine ordentliche Gerichtsverhandlung gibt. Verstehe ich nicht. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, das konnte man sich aussuchen. Also das ist, weil ich das noch nicht kleine wollte, jetzt vor öffentlich, wo hunderte von Leuten in den Saal kommen, habe ich dann halt gefragt, ob es nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gibt. Und es gab schon, eher gesagt, die richtige Verhandlung, aber dann mehr im geschlossenen Kreis. Also die war dann nicht eröffnet. Ach so, es war eine nicht öffentliche Verhandlung. Ja, so was meine ich. Also das war jetzt, und da wurde das halt beschlossen. Mhm. Und man hat dich dann für schuldig befunden. Ja. Mhm. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Tat an sich. Warum hast du sie denn? Du sagst zwar aus Versehen, aber wie kam es denn zu diesem Versehen? Ja, wir hatten an dem Tag beide etwas zu viel getrunken, also wir hatten Spaß gehabt. Ja, und dann wollte ich sie halt nach Hause begleiten und dann habe ich halt noch einen Witz gemacht und nach dem Motto, hau ich ihr mal auf die Schulter, dass sie mal lachen soll, weil sie auch immer so ein Kind zurückhaltend war, soll sie mal lachen. Sie lachte auch und dann rutschte sie aus und ist die Treppe runtergefallen. Ich natürlich direkt hinterhergestürzt. Wie, du hast ja so auf die Schulter gekloppt wegen eines Witzes? Ich war ja ein bisschen betrunken und hatte ein bisschen fester gerade. Nur ist das mir nicht aufgefallen. Das habe ich erst hinterher gemerkt, wo sie dann unten lag. Dann wurde es mir erst bewusst, was ich getan habe. Mhm. Ja, und dann kam sie halt ins Krankenhaus und da habe ich hinterher erfahren, dass sie ihr Baby verloren hat. Und das hat mir auch sehr leid. Mhm. Und aber das Gericht, ich muss jetzt auch nochmal nachhaken, das Gericht hat dann diese Version aber doch nicht so geglaubt, ne? Wenn die Anschuldigung auf versuchten Mordes. Mhm. Bitte, ich habe das nicht zugehört, also sorry. Ich sagte, dieses Gericht hat doch offensichtlich diese Version dann nicht geglaubt. Nein, also ja, ich hatte jetzt in meinem Fall geschildert, die hatten dann mir zugehört, ich denen zugehört. Mhm. Und wie hat sie es denn geschildert? Wie hat sie es denn empfunden? Ja, ich hätte sie mit Absicht heruntergeworfen, da ich irgendwie sauer auf ihren jetzigen Freund wäre. Mhm. Und so ist es halt gekommen, da meinte sie, also ich hätte sie mit Absicht die Treppe runtergeworfen. Mhm. Ja, und ich hatte mir halt direkt Gegenspruch gemacht, hatte gesagt, nee, das ist nicht so, ich hatte was getrunken, wir hatten an den beiden Tagen was getrunken. Okay, jetzt habe ich deine Version gerade gehört und ihre jetzt auch. Das macht es vielleicht schon ein bisschen klarer. War das eigentlich nur eine gute Freundin von dir oder warst du zur Zeit mit dem Mädchen zusammen? Ich war mit ihr fast auch 2 Jahre zusammen. Und sie war aber nicht schwanger von dir? Nein, das heißt, sie war nicht der Vater. Das heißt, sie war, während du mit ihr zusammen warst, ist sie fremdgegangen? Ja. Mhm. Das wusstest du wirklich nicht vorher? Ich wusste zwar, dass sie einen Freund hat, aber nicht, dass sie von ihm schwanger, dass sie schwanger ist. Von ihm. Ach, du wusstest, dass sie einen Freund hat und hast es trotzdem geduldet? Ich wusste nicht, dass sie schwanger ist. Und hast es trotzdem geduldet, obwohl du mit ihr zusammen warst? Ja. Warum? Wie kommt das denn? Ja, weil ich sie sehr gerne hatte und weil ich finde es auch super, wenn man halt jetzt mit einem offen über alles reden kann. Das hatten wir vorher konnte. Zum Beispiel kam sie mit Problemen, hatte, wenn sie zu Hause Probleme hat, da kam sie halt zu mir, hat mit mir darüber gesprochen. Mhm. Und weil ich auch ein Mensch bin, dem man auch wirklich zuhören kann. Dass das ist denn zwischen... Ist denn zwischen euch beiden zu dieser Zeit auch noch was gelaufen? Jein. Also wo ich das rausgefunden hatte, hatte ich gesagt, also du musst dich entscheiden. Gut, sie hat sich dann halt für ihn entschieden. Mhm. Und jetzt ab und zu kommt sie dann halt, wenn sie sich schon mal zwischendurch streiten, dann kommt sie zwar auch nochmal und will noch was von mir. Aber nur dann sage ich hier auch, nee, tut mir leid, also du kannst so freundschaftlich, kann man gerne zusammenbleiben und jetzt nicht. Und du redest jetzt von der Vergangenheit? Ja. Mhm. Wie ist das Verhältnis jetzt zu der Frau? Sehr problematisch, also sie will nichts mehr tun haben. Mhm. Aber zwischendurch melde ich mich mal bei ihr, gefragt, wie es ihr geht, weil sie ist jetzt wieder neu, wieder schwanger, aber nicht von mir, sondern auch von... Also sie glaubt wirklich, dass du mit böser Absicht das gemacht hast, ja, ne? Mhm. Und darum versuche ich jetzt auch nachher noch über diesen Weg mich nochmal bei ihr in aller Form zu entschuldigen. Mhm. Ich finde, also wenn du recht hast, wenn du die Wahrheit hier jetzt sagst, ja, glaube ich, dass es für dich ja alles doppelt belastend ist. Einmal, du bist mit Schuld daran, dass sie ihr Kind verloren hat. Und du stehst unter einem so, oder standest, du stehst, letztendlich steht man da ja zeitlebens, wenn sowas passiert ist, unter einem so schlimmen Verdacht. Ja. Ne? Das ist ja schlimm. Mhm. Mhm. Ja, und du warst auch wirklich nicht mit Absicht, weil man kann es jetzt nicht mal nachweisen. Gut, aber mehr als entschuldigen und ein Leben zurückgeben kann man eigentlich. Aber was man machen kann, ist ja höchstens sich bei jemandem entschuldigen. Mhm. Hört sie denn diese Sendung manchmal? Sie hört sie jeden Tag. Sie hört sie jeden Tag? Ja. Gut, dann sprich sie jetzt nochmal ganz direkt und gezielt an, die Manuela. Manuela, hier ist Tommy. Ich wollte mich bei dir nochmal in aller Form entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid, das mit damals. Und ich hoffe, du kannst mir nochmal verzeihen. Melde dich doch mal bitte bei mir. Danke. Mhm. Lass uns mal so stehen, Thomas. Ne? Mhm. Lass uns mal ganz einfach so wirken. Gut. Ne? Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, ciao. Thomas. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Sabine, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sabine. Dein Thema. Kleiner Moment, jetzt wird gerade eins von meinen Kindern, was? Ach, du liebe Zeit. Sollen wir dich gleich nochmal anrufen? Das wäre ganz, ganz nett. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg mal auf. Ja, okay. Danke. Okay, tschüss. Die Kinder werden wach. Wen haben wir jetzt? Ramona, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Ramona, jetzt bist du viel schneller dran gekommen als erwartet. Das macht nichts. Weil ein Kind wach geworden ist. Ja, meine schläft noch. Hast du auch einen? Ein Kind? Ein Kind ist 11, ja. Ich rufe an wegen das gestrige Thema. Ich habe ein Leben zerstört. Ja, bei mir sind das halt mehrere. Mehrere? Weil ich fühle mich schuldig, weil mein Bruder sich das Leben genommen hat und ich habe es gewusst und habe es aber nicht verhindert. Weil es halt nicht sein erster Versuch war und er am Boden zerstört war. Wieso hast du mehrere Leben zerstört? Ja, er hat zwei Kinder. Ach so, meinst du das? Vier. Mhm. Zu den anderen beiden keinen Kontakt. Mhm. Denn wie alt war dein Bruder, als er das gemacht hat? Mein Bruder war 32 und hätte 12 Tage später Geburtstag gehabt. Mhm. Wie lange ist das jetzt her? Es war am 16. November vorigen Jahres. Vorigen Jahres erst? Mhm. Ja. Warum hat er sich das Leben genommen? Das waren so viele Probleme. Seine Frau hat ihn verlassen mit den Kindern, ist zum anderen Kerl gezogen. Er hat nur noch Lügen gehört von ihr. Die Wahrheit hat er aus dem Kindermund erfahren, was ja das Härteste ist. Was? Ich hab nicht verstanden. Von seiner Frau hat er nur Lügen gehört. Mhm. Und die Wahrheit, die hat er aber von seinen Kindern erfahren. Mhm. So, sie sagte, da ist nichts. Und seine Tochter sagt, na Mama hat vielleicht die erste Nacht bei ihm geschlafen, also bei ihren neuen Kerl und alles sowas. Ne? Mhm. Denn kurz danach, seine Frau war raus, also rausgezogen, gab es einen schweren Verkehrsunfall bei ihm in der Gegend. Mhm. Zwei seiner besten Kumpels sind dabei ums Leben gekommen. Sein bester Freund war schuld, schwer verletzt. Ob er durchkommen würde, stand zu dem Zeitpunkt auch nicht fest und hatte einen Haufen Probleme am Hals. Mhm. Hat er sich denn mit diesem Problem ganz offensichtlich an dich gewandt und hat anfangs, das Gespräch gesucht? Anfangs nicht. Er hat es ja schon mal versucht gehabt, da rief mich unsere Oma an in einer halben Nacht. Ich bin sofort ins Auto und bin zum Krankenhaus gefahren, habe die halbe Nacht da verbracht. Der hat meinen Arm gelegen, der hat geweint wie ein kleines Kind. Wann hatte er es denn schon mal versucht? Am 18. Oktober. Achso, also eigentlich kurz davor, ne? Genau. Wie hat er es damals beim ersten Mal versucht? Mit Tabletten. Mhm. Und seid ihr denn dann ins Gespräch gekommen danach, ihr beiden? Ja, daran haben wir natürlich einen intensiveren Kontakt gehabt, schon von meiner Seite aus, weil ich wollte das... Was ich in der Nacht da schon durchgemacht hatte, und das wollte ich nie nochmal mitmachen. Und das war. Was wirfst du dir denn jetzt ganz konkret vor? Der hatte mich an dem Tag um 3:45 angerufen, nachmittags. Und hatte mich gefragt, ob ich abends zwischen 6 und 7 mal rüberkommen kann. Sie und uns dran 30 Autominuten voneinander, ungefähr. Und fragte mich dann auch, ob ich dann eventuell auf Oma warten könnte. Also unsere Oma wohnt noch im selben Haus und also bei ihm. Und ich habe ihm das versprochen, habe dann gefragt, ja, bist du denn zu Hause? Mhm. Seine Antwort war nur, ja, nein, jein, da hätte es Klick machen müssen und ich habe das ignoriert und habe mich an mein Versprechen gehalten, bin halt erstmal nach Hause gefahren, habe mein Zeug erledigt und war 5:45 war ich dann bei ihm im Haus, aber da war schon alles zu spät gewesen. Also du meinst, wenn du früher gefahren wärst, dann... Ich hätte es geschafft. Mhm. Ich hätte 4:45 hätte ich bei ihm sein können und ich hätte das alles noch verhindern können. Wie hat er sich das Leben genommen? Der hat sich erhangen. Mhm. Wer hat ihn gefunden? Ich. Du hast ihn auch gefunden? Ja, deswegen... Deswegen mache ich mir... Das ist... Mhm. Ich weiß nicht, also... Hat er irgendeinen Brief oder irgendetwas hinterlassen? Der hatte zig Zettel überall hinterlassen, Abschiedsbriefe, alles. Das war geplant, die hätte es aber aufhalten können. Was steht denn in den... Was ist denn so die Hauptaussage der Briefe und der Zettel? Wir sollen ihm nicht böse sein. Und auch unsere Mutti soll ihm nicht böse sein. Nur ein Mutterherz kann das verstehen. Und ich soll ihm das nicht nachmachen, wo ich ihm ja bis jetzt alles nachgemacht habe, so ungefähr. Und also warst du die kleine Schwester? Du hast auch noch ein bisschen... Ich bin die kleine Schwester. Ein bisschen immer so hochgeguckt, auch zum großen Bruder. Naja, sagen wir so, der hat Motorradverlaubnis gemacht, ich hab's gemacht. Mhm. Er war immer der Vorreiter, kann man so sagen. Du hast immer so dann mitgezogen. Ja, so zum Teil, ja. Ramona, ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor, was... als du ihn dann hast du ihn gesehen, hast du das entdeckt. Was tut man denn da? Was hast du da gemacht im ersten Einfach Moment? Einfach nur schreien. Ja. Und wer kam dann zur Hilfe? Keiner. Das ist ein Dreifamilienhaus mitten in der Stadt. Ich hab nur geschrien, ich bin rückwärts runter. Das war ja nicht mal richtig so, wie man sich das vorstellt, wie man sich erhängt oder so. Sondern? Das war ja über den Dachbalken, der Strick, und er hat über ein Geländer gebeugt. Der ist auf 100% Sicherheit gegangen. Der hat eine 25 Kilo Hantel um den Hals gehabt und sein Seil war halt ein Abschleppseil, also dass ja auch nichts mehr schief gehen kann. Dass keiner ihn mehr auslachen kann. Und das war in der Wohnung? Das war oben auf dem Boden. Auf dem Boden. Mhm. Wo auch noch zwei Zimmer waren und dann im Kinderzimmer seiner Tochter, die ja dann nicht mehr drin wohnte. Und wer kam dann letztendlich zur Hilfe? Keiner. Ich habe versucht, die Polizei anzurufen. Habe ich mitgekriegt, Telefonhörer lag daneben, ich aufgelegt, nochmal versucht, ging es nicht, ich rüber zu den Nachbarn und von da aus die Polizei gerufen. Von da an, wie ich da bei den Nachbarn war, war die Straße leer, also da war keiner da. Jetzt hast du diesen Anblick wahrscheinlich zeitlebens in Erinnerung, ne? Den du da erlebt. Ich habe versucht, ein bisschen abzufangen, wie ich das ausdrücken soll. Ich sah ihn. Ich bin erstmal gegen die Hantel gerannt, ich habe hochgeguckt an der Hantel lang, hoch in sein Gesicht und dachte ich, das kannst nicht gewesen sein, du kannst nicht weiterleben. Das ging mir auch schon mal irgendwie durch den Kopf. Wenn der Polizeiarzt kam, hatten sie ihn ja endlich nach 6 Stunden abgemacht. So lange hat das gedauert. Nach sechs Stunden hing er da? 6 Stunden. Der Arzt durfte es nicht machen, die normale Polizei durfte es nicht machen, das durfte nur die von der Kripo machen. Mhm. So, und 6 Stunden hing gerade, ich bin bald wahnsinnig geworden. Ramona, du hast gerade gesagt, dass du dir hauptsächlich vorwirfst, letztendlich zu spät zu ihm gekommen zu sein. Und wenn du früher gekommen wärst, hättest du es verhindern können, hast du gesagt. Richtig. Aber weißt du, was ich glaube? Du hättest das vielleicht in dem Moment verhindert, an dem Tag. Ja, und? Aber ich glaube nicht, dass du es so, wie du es gerade geschildert hast, dass du es grundsätzlich verhindert hättest, weil der Mann offensichtlich in solchen Problemen steckte. Und du ihm ja auch nicht helfen hast können. Und dann hätte er es vermutlich... Ich hätte halt nochmal Zeit geben können, über die ganze Sache zu reden. Sie merken, er ist auch noch eine Familie, hat, dass wir hinter ihm stehen. Aber hast du das nicht auch vorher gemacht? Ja, ich hab's ja versucht. Ich hab ihm das angeboten. Aber du hast doch auch mit ihm gesprochen nach dem ersten Selbstmordversuch. Naja, logisch. Und du hast ihm sicher die Argumente damals auch schon näher gebracht und hingelegt. Insofern ich die Gründe kannte, ja. Und du hast ihm auch... seine Verantwortung nochmal dargestellt und hast ihn aufmerksam gemacht an die Kinder, auf die Kinder und all die Sachen, die du jetzt so im Kopf hin und her bewegst, das hast du ihm damals schon alles gesagt. Ja, klar. Siehst du. Und es hat nichts genutzt. Wahrscheinlich hätte ihm nur ein Arzt, ein Psychologe helfen können. Der war ja auch in Behandlung gegangen, alles. Der war in Behandlung. Ja, ich weiß nicht, wie oft er da war, erst ein oder zweimal oder so. Das war ja wirklich 4 Wochen nach seinem zweiten Versuch. Mhm. Also er war nach dem zweiten Versuch in psychologischer Behandlung. Ja, das hat er ja alles gemacht. Das ging alles dann wunderbar. Aber sieh mal, Ramona, selbst wenn selbst ein professioneller Mensch, ein Arzt oder ein Therapeut das nicht geschafft hat, ihn zurückzuziehen, kannst du es doch überhaupt nicht schaffen. Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn zurückhalten können. Man macht sich man macht sich natürlich die Vorwürfe. Aber ich glaube manchmal, dass Menschen, die eine Selbsttötung vollziehen, dass die so tief in sich versunken sind, in ihrem Unglück und ihrem Leid. Jürgen, das brauchst du mir nicht erzählen, ich kenne das Problem selber. Ja, ich sag's dir aber trotzdem nochmal, weil du empfindest ja im Moment so viel Schuld und ich möchte dir ein bisschen die Schuld wegnehmen. Nicht, weil ich dir einen guten Dienst erweisen will, sondern weil ich wirklich glaube, dass ich weiß, was in einem Menschen vorgeht, der nicht mehr leben will, sagen wir mal so. Ja. Aber ich hätte es trotzdem in dem Moment verhindern können. Und in dem Moment, Ramona. Aber vielleicht hätte er es eine Woche später gemacht. Jedes Mal, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es versucht zu hindern. Bis ich wirklich einsehe, nicht hätte gekonnt. Aber so, das wäre nicht die grundsätzliche Hilfe gewesen. Guck mal, wenn der Psychologe das nicht mal geschafft hat. Die könnte ja nicht mal Muttern sagen. Die musste es erraten, sozusagen. Ich war nicht in der Lage, ihr das nächsten Tag zu sagen. Mhm. Die ist ja selber in psychologischer Betreuung gewesen zu dem Zeitpunkt und bin erst nächsten Tag hingefahren. Und ich konnte sie nicht sagen, die musste es fragen. Mhm. Guck mal, und ich wollte ja noch gerade was sagen. Du warst für die kleine Schwester, die er wahrscheinlich sehr gerne gemocht hat und du hast immer so... Ging so. Na gut, aber du warst immer so in seinem Zugwind. Vielleicht ist das auch gar nicht die richtige Konstellation, sich der kleinen Schwester anzuvertrauen mit all den großen Lebensproblemen, die man hat. Vielleicht warst du wirklich nicht die richtige Ansprechpartnerin, die ihn hätte retten können. Ja, das eigentlich verstehe ich auch nicht, wieso... Tut er mir das an, dass er war wahrscheinlich so mit den Gefühlen, Ramona, damit zurechtkomme, dass ich ihn finden muss, wenn er nicht mal mit seinem Problem zu mir kommen kann. Wieso denkt er, dass ich das ertragen kann? Wahrscheinlich hat er erstmal so intuitiv gedacht, dass du ihm nicht helfen kannst. Und er hat nicht darüber nachgedacht, was für einen Schmerz er dir bereitet, weil es ihm selbst so schlecht ging und er so am Boden zerstört war. Sonst hätte er ja auch noch die Hilfe vielleicht auch gesucht bei dir, aber er sah die Hilfe bei dir nicht. Ich habe sie mir mal vorher auch angeboten, habe gesagt, komm vorbei, wir können reden. Er kam ja auch auf den Abend mit seiner Tochter, die Kind, meine Terre und seine Kleine, die haben zusammen gespielt und so. Er hat sich da mit meinem Freund ausgequatscht gehabt, alles. Ja, aber es hat nicht genutzt, es war nicht tief genug. Es ging wahrscheinlich gar nicht um das. Die beiden kannten sich vorher überhaupt nicht. Die haben sie halt das erste Mal gesehen. Sind beide selbe Sternzeichen gewesen. Aber die haben sich wunderbar verstanden, da habe ich gestaunt. Und dir geht's richtig mies danach jetzt. Tja. Richtig, ne? Sagen wir mal so, ich kann kaum schlafen teilweise. Also. Warst du denn eigentlich die ganze Zeit dann mit in der Wohnung, bis er dann heruntergenommen wurde? Ja. Sechs Stunden lang? Ja, die Sanis, die haben mich da versucht abzulenken, habe ich auf die Polizei gewartet und das alles, aber... Ich hab mir noch angesehen, wie sie ihn dann abgenommen hatten, wie er dann auf dem Boden lag, weil ich den ersten Anblick loswerden wollte. Dann musste ich ja noch, denn ich wusste nicht mal, welches Bestattungsinstitut in dem Ort gibt und das ranholen, als er dann runtergebracht wurde, war meine Oma denn da. Ich konnte ihr nicht verbieten, dass sie dann ihren Enkel sieht, weil die Frau ist über 80, aber anders hätte sie es auch nicht begriffen. Ich hab's nur gefragt, möchtest du Thomas nochmal sehen und dann habe ich mich noch direkt am Sarg richtig von ihm verabschiedet. Ramona, ich glaube, dass du ihm nicht hättest helfen können. Und deshalb glaube ich, dass du keine wirkliche Schuld trägst daran. Dass ich hätte rüberfahren können. Vielleicht hätte doch gerade die Hilfe geholfen. Nein. Ich hätte Zeit, die hatte 3/4 Stunde lag dazwischen. Ramona. Von meiner Ankunft bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gewesen wäre. Ich verstehe, dass du dir das wahrscheinlich immer wieder so sagst. Und ich sage, würde dir immer wieder zurück sagen, Ramona, vielleicht an dem Tag hättest du das verhindern können, aber nicht wirklich. Hast du jemanden, der dir so ein bisschen hilft im Moment, so ein bisschen seelisch hilft? Nicht mehr. Nicht mehr. Was heißt? Den ich hatte, der hat vor 5 Tagen mit mir Schluss gemacht. Das auch noch jetzt. Ramona, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ausgiebig redest, mit der Elke. Ist das in Ordnung? Möchtest du das auch? Das wäre mir sogar sehr lieb. Ja, dann leg mal auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Okay. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du aus diesem Tief, wenn es auch sehr, sehr schwer ist, doch wieder rauskommen wirst. Danke, Jürgen. Alles Gute. Okay, wieder schön. 1.30 Uhr und 10 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 31 und 31 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Show, eine freie Telefon-Talkshow. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über welches Thema. Meine Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr faxt oder wenn ihr per SMS uns ein Fax schickt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit zu hinterlassen oder draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls auch zurückrufen können. Jetzt ist sie da, Sabine, 34. Ja, hallo. Ne, du warst es von gerade. Ja, genau. Die Kleine oder der Kleine ist wieder im Bett. Der ist wieder im Bett, ich hoffe, der schläft jetzt auch. Wie alt ist er denn? Zwei. Und ja. Wie war er jetzt gerade wach geworden? Zufällig. Ja, er hat so einen Husten und da musste ich erst inhalieren mit ihm. Ach, der Arme. Ja. Ich hatte ja letzte Woche schon mal angerufen und zwar war ich ja schwanger mit Zwillingen und eins war tot in meinem Bauch. Ja, ich weiß. Ich erinnere mich sehr gut. Wir haben uns lange unterhalten. Ja, genau. Und du hattest so eine große Sorge, ob du das Kind, das tote Kind, zu Gesicht bekommst. Genau. Und ob du dem toten Kind einen Namen geben darfst, sollst. Ja. Ne? Irgendwelche Leute um mich herum haben gesagt, du brauchst diesem Wesen, Kind, keinen Namen geben. Und ich habe dir gesagt, natürlich, gib ihm einen Namen, wenn du es gerne möchtest. Ja, habe ich auch gemacht. Also der ist am Freitag geboren, der soll ja eigentlich erst am 14., aber die sind eher gekommen. Eben, du hast gesagt, dass es nur eine Weile hin ist. Ja, aber die sind 10 Tage zu früh. Also was heißt zu früh, bei Zwillingen ist das ja ganz normal. Mhm. Und also wir sagen nochmal, du warst schwanger mit Zwillingen. Mhm. Ein Kind, ein Mädchen, das glaube ich lebte. Genau. Und du hattest, und das der andere Zwilling, das waren zweieiige Zwillinge, ne, wenn ich mich recht erinnere, war verstorben. Genau. Wie lange hattest du ihn tot in dir? Wie lange hast du ihn tot getragen? Also 6 bis 8 Wochen, genau können die das nicht sagen. 6 bis 8 Wochen. Mhm. Und du hast uns das so erzählt, dass bei der Geburt man voraussah, dass das tote Kind zuerst kommen würde. Genau, und so war das auch. Mhm. Erzähl mal. Ja, die sind dann am Freitag geboren, den 3. Mhm. Und ja, es war gut, dass ich den mir angeguckt habe. Wir haben auch sogar noch ein Foto gemacht. Die Hebamme hat den gewaschen und angezogen und ich hatte den im Arm. Mhm. Wie war denn das? Habt ihr erst gewartet, bis beide Kinder da waren? Ja, und ja. Erst gewartet und dann hat man dir das tote Kind gezeigt? Ja. Mhm. Nun hattest du damals ja auch Sorge, dass es vielleicht sehr entstellt aussieht oder sehr verwest aussieht. Weil war es das eben, gar nicht. War es gar nicht. Nee, das war nur so, man kann das gar nicht erklären. Wie so ein kleines, altes Männchen sah das aus. Mhm. Ich habe vorige Woche hier etwas vorgelesen, das hast du vielleicht nicht mitbekommen. Nee. Eine Zuschauerin hatte uns einen Fax geschickt. Und von ihrer Oma erzählt, die vor vielen Jahren auch ein totes Kind zur Welt gebracht hat. Und die Zuschauerin beschrieb das genauso, dass das Kind aussah wie ein Greis. Nee, wie ein Greis nicht so. Das hatte, es hieß ja erst, dass das lebende Kind ihm das Blut weggenommen hatte. Das war aber gar nicht so, sondern er hatte die Nabelschnur um den Hals und hat sich selbst stranguliert im Bauch. Und der sah nicht aus wie ein nee, man kann das nicht beschreiben, der sah so gequält irgendwie aus, so, so, weiß ich nicht, so verrunzelt irgendwie, ganz komisch. Wie lange hast du ihn im Arm gehalten? Lange, ganz lange. Und er hat auch noch eine Nottaufe bekommen. Wo ist er notgetauft worden? Im Krankenhaus? Im Kreissaal direkt. Im Kreissaal, weil die dürfen das ja normalerweise gar nicht Tote, glaube ich, taufen oder so ähnlich. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau, weil so ein Stress auch war. Und aber das hat ein Priester gemacht und der ist auf den Namen Jason getauft worden. Und meine Tochter ist Sydney, also die ist total gesund und alles. Alles fit, alles dran. Und alles prima. Aber komisch ist das schon. Aber wir werden den jetzt am Montag auch ganz normal beerdigen und dass ich dann auch dahin gehen kann mit den Geschwistern und so. Wie fühlst du dich jetzt? Du wirkst eigentlich sehr entspannt. Und ja, es ist, ich bin froh, dass das vorbei ist, dass ich das hinter mir habe. Du hast ja noch 3 Kinder, ne? 4. Du also hast ich habe insgesamt jetzt 6 Kinder und ein, also 5 Lebende und ein Totes. Du hattest ja auch schon so innerlich damit abgeschlossen oder dich damit abgefunden, dass Jason verstorben war. Ne? Genau. War es eigentlich sichergestellt, das hatte ich die letzte Woche, glaube ich, gar nicht gefragt, dass das andere Kind, also das Mädchen, keinen Schaden nimmt dadurch, dass das tote Kind mit im Leib ist? Immer, ne? Nein, also die Ärzte haben gesagt, nicht. Aber ich weiß nicht, ob die das nur sagen, um einen zu beruhigen oder so. Also die haben das nicht irgendwie eingeleitet oder so, wie ich das sonst schon mal gehört habe, dass denn Geburt noch eingeleitet werden. Aber ich denke, dass der wohl so irgendwie verschlossen war oder so. Ich weiß es nicht. Es wäre wahrscheinlich ein anderer Fall gewesen, wenn es eineiige Zwillinge gewesen wären. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da gar nicht so, ich habe da irgendwie gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach den Ärzten nur vertraut. Hat denn jetzt dein Mann Jason auch gesehen? Ja, der war ja mit dabei. Er wollte ihn auch sehen, ne? Ja. Wo ist Jason jetzt? Der ist jetzt im Bestattungsinstitut. Im Bestattungsinstitut. Und Montag ist die Beisetzung. Ja, haben wir ihn schön angezogen und also, der war natürlich viel, viel kleiner wie das Mädchen. Ne? Habt ihr auch Fotos von ihm gemacht? Ja, haben wir. Habt ihr gemacht? Haben wir gemacht und die werden wir auch uns hinstellen und dann werde ich auch den anderen Kindern, also dass sie das auch sehen, ihr Brüderchen und so. Ne? Ich glaube, dass das auch eine sehr wichtige Erfahrung sein wird, dieses Foto zu sehen für das Mädchen, für den Zwilling, wenn es mal ja, älter genau, wird, und das ne? hat mir die Psychologin nämlich auch gesagt. Ne? Und wie plant ihr jetzt die Beerdigung am Montag? Wird das eine größere Beerdigung oder nein, einen ganz kleinen? Da kommen nicht viele, weil viele uns für bekloppt erklären. Ehrlich, ist das wirklich, ja, wirklich so? Ja, ist wirklich so. Die sagen, wieso, du hast doch 4 und das 5. ist auch gesund, was machst du da so einen Aufwand von und so. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, das hast du letzte Woche mir auch schon gesagt, wie Menschen so reden können. Ja, es ist aber so. Sind das denn auch nahe Leute oder Verwandtschaft gar? Ja, gerade die Verwandtschaft. Das heißt, von der Verwandtschaft kommt kaum jemand? Ich weiß es nicht, wer da kommt. Ich habe dem Bescheid gesagt und das muss ich abwarten, wer da kommt. Also ich glaube nicht, dass da viele kommen. Ja, meine Freundin werden wohl kommen. Ne? Also du bist für dich jetzt ganz sicher, das war das Richtigste, das war das Richtige, was... Ja, ich fühle mich richtig, eigentlich, ja, es hört sich jetzt blöd an, aber ich fühle mich gut irgendwie, dass ich das so gemacht habe. Und somit konntest du auch noch eine Beziehung zu dem Kind herstellen und auch richtig Abschied nehmen eben. Genau, genau. Jason. Und es gibt sogar ein Foto von ihm. Ja. Also ganz, also wenn man das sieht, das glaubt man gar nicht so, ne? Das ist total schön irgendwie. Bist du, wenn du jetzt den Ratschlägen deiner Leute nachgegangen wärst, dann hättest du ihn vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommen. Ja, dann wäre, also das fand ich ja auch so schlimm. Also da war so ein, ich weiß nicht, ob das ein Praktikant war oder so ein Arzt im Praktikum oder irgendwie so. Ich kann, der sagte auch, kommt das auf den Klinikmüll. Hat er gesagt in deiner Anwesenheit? Ja, das habe ich mitgekriegt und das fand ich also schlimm, ne? Ist das so üblich, dass Tote? Ja, die kommen dann, die werden dann alle so verbrannt mit, wenn denn so Bestattungen sind, dann werden die so mitverbrannt, so. Auch so, wenn Beine amputiert werden oder so. Und da kommen auch Frühgeburten und so mit hin, ne? Also, das ist jetzt bei Jason alles würdiger abgelaufen und wird würdig ablaufen, einschließlich der Beerdigung am Montag. Ja, der hat einen schönen Sarg und ich kann da hingehen und Und hat er eine richtige, hat er eine eigene Grabstelle? Oder ja, der kriegt eine eigene Grabstelle, ja, ganz genau. Das heißt, du kannst ihn dann auch immer besuchen, ne? Ich kann ihn da immer besuchen. Ja. Ich freue mich, dass du angerufen hast nochmal, Sabine. Ich habe in der Tat über diesen Fall auch nochmal länger nachgedacht und habe mir immer so überlegt, wie es dir wohl geht und was aus der Geschichte geworden ist. Aber nun hat es ja, obwohl ein Mensch gestorben ist, aber doch einen harmonischen Ausklang, wenn man das vielleicht so sagen kann. Ich glaube, das ist man denen auch schuldig irgendwie, ne? Mhm. Denke ich mal, weil die haben ja gelebt und der hat mich ja auch irgendwo gekannt. Der war ja in mir drin, der hat ja so, wenn ich ihn gestreichelt habe, so auch reagieren die Kinder ja. Und ich meine nun, ich habe ja jetzt nun 6 Kinder, denn beim ersten Kind merkt man das noch gar nicht so. Und je mehr Kinder man hat, dann merkt man das, ne? So, jetzt wünsche ich dir, euch, eurer Familie von Herzen alles Gute. Wie heißt das Mädel? Wie habt ihr das genannt? Wie? Sydney heißt es. Sydney. Mhm. Das ist ja auch schön. Also Sydney besonders alles Gute und der ganzen Familie natürlich auch. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Bitte. Und zwar mit gestern, mit dieser Anruferin. Ja. Wenn das jetzt wirklich an dem ist, dass das so passiert ist, was die da gemacht hatte, oder, ich meine, die war ja nun 22, als sie ihr zweites Kind bekommen hat. Wird da denn irgendwie strafrechtlich was gemacht oder so? Also ich weiß nicht, ob du gerade den Anfang mitbekommen hast von unserer Sendung. Nee, habe ich nicht, da war ich auch wieder mit meinen Kindern. Ach so, ja, da habe ich schon etwas zu dem Fall gesagt. Also das hat gestern hohe Wellen geschlagen. Ich kann es vielleicht denn jetzt nochmal sagen, zu dem Fall Sabine gestern. Wir haben lange gestern uns mit dem Fall noch beschäftigt, nach der Sendung, in der Nacht mit der Polizei zusammen. Und es kam heraus, dass es sich um eine Psychiatriepatientin gehandelt hat. Und es kann sein, dass dieses alles, was sie erzählt hat, nur in ihrer Fantasie stattgefunden hat. Es kann aber auch sein, dass ein realer Hintergrund existiert. Das heißt, dass es doch eine Straftat gab oder vielleicht sogar ein Gewaltverbrechen. Und deshalb ist die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, die Behörden sind eingeschaltet und die Polizei ermittelt. Ach so. Also ein komplizierter Fall. Ja, ich habe das nämlich auch gleich gedacht, als sie so erzählt hat, dass das nicht wahr sein kann, da mit dem Kopf umdrehen und mit 11 Jahren Kind, das geht ja alles gar nicht. Das geht ja gar nicht. Also jetzt muss eben abgeklärt werden, ob nicht vielleicht doch eine Straftat vorliegt, weswegen diese Frau in die Psychiatrie gekommen ist. Das kann ja sein, ne? Dass sie vielleicht so ihr Baby vielleicht umgebracht hat. Vielleicht irgendwas, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Behörden ermitteln. Aber da haltet ihr uns auf dem Laufenden. Machen wir auf jeden Fall, wenn wir was erfahren, ja. Ich wünsche dir alles Gute, ne? Ich dir und euch auch, Sabine. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Fiete, 39. Uiuiui, das klingt aber verbrummt. Hallo, Fiete. Ja, hallo. Ja, bitte ganz nah ans Telefon. Ich grüße dich. Was ist dein Thema? Ja. Ja, meine Freundin ist fürchterlich eifersüchtig, krankhaft. Deine Freundin ist fürchterlich eifersüchtig? Ja, genau. Inwiefern krankhaft? Ja, das meint, die müsste mich einsperren müssen. Wie einsperren? Ja, sie haut immer ab, also sie ist Taxifahrerin, ja. Und sie haut immer ab, wenn ich entweder auf Toilette bin oder wenn ich gerade schlafe. Wie, sie haut zu, schließt ab und fertig. Ich verstehe dich so schlecht. Die Leitung ist hundsmiserabel. Ja, warte mal. Ich gehe mal in einen anderen Raum, ja? Das wäre vielleicht ganz pfiffig. So, geht das jetzt besser? Hoffen wir mal. Ich habe das nämlich nicht richtig kapiert. Sie, nochmal. Sie schließt dich ein, wenn? So, genau. Einfach. Meistens haut sie ab zur Arbeit, wenn ich am Schlafen bin oder auf Toilette bin oder irgendwas, gerade eben nicht in der Nähe von der Haustür bin, ja? Ah, so, ja. Ja. Ja, dann geht sie zur Arbeit und schließt die Wohnung ab. So ist das. Und ich komme hier nicht raus. Und das ist der zweite Stock und das ist ganz schön hoch. Aber man kann doch von innen die Tür auch aufschließen wieder. Hast du keine Schlüssel? Nee, habe ich nicht. Weil ich habe damals meine Wohnung wegen mir aufgegeben und so, ja. Und dann wollte mir auch einen besorgen. Schlüssel, aber das hat sie bis heute noch nicht getan. Wie lange wohnt ihr schon zusammen? Oh, so zwanghaft ist das ungefähr so ein halbes Jahr oder ein so. Halbes Jahr. Bist du berufstätig auch? Nee, ich war mal berufstätig. Das hat sie mir versaut, auch noch. Das kommt ja noch mit dazu. Hat sie dir das versaut wegen ihrer Eifersucht? Ja. Was hast denn du vom Beruf gemacht? Ich bin Gerüstbauer gewesen. Gerüstbauer? Und auf wen war sie da eifersüchtig? Auf deine Kumpels oder was? Auf meine Kumpels nicht nur. Nicht nur das. Auf die Leute, die im Büro saßen, auf die Freunde und Frauen, auf die Freundinnen und Frauen von den Kollegen. War sie eifersüchtig? Und deshalb hat sie, wie hat sie dir das kaputt gemacht, diese Arbeit, den Job? Ja, da musste ich mal ins Krankenhaus, ja, weil da hatte ich zu Fragenbluten. Und dann habe ich sie gebeten, du möchtest bitte auf die Firma anrufen. Ja, und das hat man natürlich nicht gemacht, ne? Mhm. Also du hast... Dann stand ich da in der mit meinem Talent. Bitte? Und dann stand ich da mit meinem Talent. Mhm. Du hast den Eindruck, dass ihr es am liebsten ist, wenn sie dich zu Hause eingesperrt hat oder wenn sie bei dir ist und dich bewachen und beobachten kann. Ja, genau, so ist das. Hast du dir mal Anlass gegeben, eifersüchtig zu sein? Nein, eigentlich nicht. Was heißt denn eigentlich? Ja, es war mal Schluss zwischen uns, ja, und dann habe ich eine andere gehabt, natürlich, logisch, ne? Ja. Aber da war auch offiziell Schluss und... Ja, na klar. Also eine saubere Prozedur. Ja, und daraufhin meint sie, das irgendwie begründen zu müssen. Mhm. Wie lange insgesamt seid ihr zusammen? Oh, ja, jetzt die sechs Monate. Und dann vorher waren wir, glaube ich, war ich 3 Monate mit der anderen zusammen. Und davor war ich ein Jahr, glaube ich, mit ihr zusammen. Ja, also 1,5 Jahre, kann man sagen. Ja, ja. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen lachen. Sie schließt dich ein, wenn sie Taxi fährt. Ja, das ist ein Witz, ja. Es ist eigentlich ein Witz. Was machst du? Das kann ja dann 8 Stunden dauern oder so. Ach, nö. Och, kann auch noch länger dauern. Kann auch länger dauern. Dann sitzt du da in der Wohnung und drehst Däumchen. Sitz vorm Fernseher, kümmere mich um den perversen Gärter. Darf ich dich fragen, Fiete, was für eine Flasche du bist? Oh, ich bin keine Flasche, das stimmt nicht. Na hör mal, also wenn das eine Frau mit mir machen würde, wüsste ich aber, was ich zu tun hätte. Ja, ich würde was in die Fresse kommen, weiß ich. Naja, auf die Fresse kommen du gerade nicht, aber ich würde es nicht mitmachen und würde die Segel streichen und wäre weg. Ja, das habe ich ja schon oft genug vorgehabt. Nur das Problem ist, ich habe mit allen Leuten gebrochen, die ich vorher gekannt habe. Mhm. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, weil wir mich nicht wollen. Warum hast du denn mit allen Leuten gebrochen? Wegen ihr? Ja, ich so doof war ich nun. Mhm. Von was lebst du? Das war ja vorher gar nicht mal so schlimm. Mhm. Die war vorher super in Ordnung, ja. Mhm. Die hat sich auch mit den Kollegen von mir super verstanden und alles, ne? Warum ist sie denn dann plötzlich durchgedreht? Und ja, das frag mich nicht, das weiß ich auch nicht. Wenn du so mit ihr darüber redest, begründet sie ihr extremes Verhalten? Ja, ich würde dann wieder zu einer anderen gehen. Mhm. Ja, das ist auch nicht das Einzige, was sie so drauf hat. Von was lebst du? Welche finanziellen Sachen fließen bei dir? Im Moment lebe ich von der. Bitte? Im Moment lebe ich von der. Du kriegst aber Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe oder was? Nee, ich komme ja nicht raus. Wie, du hast auch noch... Wie kriegst du arbeiten? Du sollst alles hier, was hier retten, was du trinken und so. Mhm. Ja, also Fiete. Bei allem Verständnis für eine verzwickte Situation, dafür habe ich kein Verständnis. Dafür, ja, ich auch nicht. Dafür musst du aber auf den Tisch schlagen und sagen, hier Mädchen, so nicht. Ich gehe jetzt meine eigenen Wege. Ja, das werde ich morgen machen. Ja, dann... Ich verstehe nicht, wieso lässt du das mit dir machen? Ja, weil ich nicht weiß, wohin, ja? Faule Ausreden, die gibt's nicht. Wenn ich wüsste, wo ich hin kann, dann wäre ich sofort weg hier. Dann würde ich heute Abend noch aus dem Fenster gehen, würde die Bettlage zusammenbinden und tschüss. Ja, dann musst du zum Amt gehen, musst du Sozialhilfe beantragen und dann wird es irgendwelche Mittel geben, dass du auch eine Wohnung irgendwo kriegst. Irgendwas wirst du schon in die Wege leiten können. Außerdem kannst du dich wieder bewerben für einen neuen Job. Ja, arbeiten würde ich sicherlich gerne wieder, logisch. Ja, also du bist der Sklave einer Frau quasi, ne? Ja, so komme ich mir auch langsam vor. Wider Willen. Läuft denn zwischen euch beiden noch was? Nein, um Gottes Willen. Nichts? Nee, sie wird zwar immer, aber ich lege mich daran fest, im Bett und schlafe. Und wenn sie denn da ist, wie ist die Stimmung zwischen euch? Ja, ich sitze vom Fernseher und sie vom Computer. Mhm. Also, tote Hose überall. Komplett. Komplett. Also, Fiete, du musst da raus. Egal, wie kompliziert das auch ist, so schnell, ist sie jetzt da im Moment? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht, aber du bist schön eingesperrt. Sonst könnte ich ja nicht telefonieren. Stimmt, hätte ja sein können, dass sie schläft oder so. Nee, das ist am Wochenende fährt sie immer das Nacht. Ich hoffe nicht, dass sie in Nordrhein-Westfalen Taxi fährt. Doch. Ja. Was meinst du, wie viele Taxifahrer uns in Nordrhein-Westfalen zuhören? Ach, das ist mir vollkommen egal. Ist ja vollkommen egal. Ja, na klar. Also bitte raus und schieß die Frau auf den Mond oder in den Wind, wohin auch immer. Ja, klar. Und viel Glück bei dem neuen Lebensstart. Das ist ja ein neuer Lebensstart dann. Alles Gute. Ruf mal nochmal an, wenn du es geschafft hast. Ja, mache ich. Ja, ich erinnere mich an Fiete. Ja, klar. Tschüss, Fiete. Mensch, man hört ja immer Sachen, man glaubt es gar nicht. Wen haben wir denn jetzt als Nächsten? Frage ich meine Regie, mit wem machen wir weiter? Mit Stefan. Und Stefan ist 29 Jahre alt. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Ja, Stefan. Das ist der Stefan aus Rosenheim. Sie haben nämlich da ein Problem. Es geht nämlich um die Mutter von meiner Freundin, die verhindern möchte, dass wir zusammenziehen und eine Beziehung führen. Ich muss dazu erwähnen, ich bin blind und sie ist auch blind, hat aber noch einen guten Sehrest. Mhm. Sie ist mit mir damals in die Blindenschule in München gegangen. Mhm. Und 1992 haben wir halt dann die Blindenschule, wie sagt man da, verlassen. Und da haben wir halt telefonisch und brieflich Kontakt gehalten. Mhm. Und zwischendurch hatte ich auch dann die Möglichkeit, zwar andere Leute kennenzulernen, aber wir haben halt nie den Kontakt beendet. Wir haben immer den Kontakt gepflegt. Mhm. Und vor 5 Wochen hatte ich eine ähnliche, also eine Freundin von mir, die hat mit mir Schluss gemacht, warum auch immer. Und die Bianca, die hat mir da geholfen. Also Bianca ist die, um die es eigentlich geht. Ja, genau. Mhm. Und die hat mir da wirklich geholfen, dass wir das geschafft haben. Die hat mir zugehört und war für mich da. Mhm. Und letzte Woche war ich zum ersten Mal, habe ich mir getraut, mit dem Zug nach Nürnberg, also nach Zirndorf zu fahren, um sie zu besuchen. Wo Bianca wohnt. Ja, genau. Die du eigentlich schon so lange kennst. Ja, genau. So, und jetzt hat die Mutter von Bianca etwas gegen euch. Die Mutter hat was hat gegen uns, genau. Sie will nämlich nicht, dass wir zusammenziehen, weil sie meint, ich würde jetzt die Bianca auf die Straße setzen und... Wie auf die Straße? Ich meine, sie soll zu dir ziehen. Ja. Verstehe ich nicht. Wieso sitzt sie denn auf der Straße? Na, die Mutter meint, weil bei mir, die Bianca, wenn jetzt bei mir wohnen würde, die arbeitet halt auch wie ich und macht halt ihren Job und kann leben, kann tun machen, wie sie es wirklich mag. Ja. Aber die Mutter, die meint halt von Haus aus, die Bianca, wenn jetzt hier wäre in Rosenheim, die würde ich auf die Straße setzen, wie jede andere Freundin, was überhaupt nicht stimmt. Also, jetzt muss ich dich aber fragen, warum? Nur ist der Kontakt ja, obwohl ihr euch so lange kennt, ist dieser nähere Kontakt ja ganz frisch. Warum du nun gleich mit ihr zusammenziehen willst? Es ist so, irgendwann muss man nach so vielen Jahren doch Nägel mit Köpfen machen und wir haben uns dann entschlossen, dass wir das echt damit durchziehen wollen. Aber erst nachdem du mit einer anderen jetzt Schluss gemacht hast. Ja, das war eine tragische Sache. Und sie dir dabei zur Seite gestanden hat. Ja, total. Mhm. Aber das ist jetzt erst ein paar Wochen her. Es ist ein paar Wochen her, aber ich empfinde halt was für die Bianca. Sag mal, Stefan, ich finde das ja auch toll. Und ich finde auch schön, dass du was für Bianca empfindest. Und auch schön für euch, dass ihr euch jetzt vielleicht richtig füreinander entdeckt. Aber geh das Ganze doch mal ein bisschen langsamer an. Wir wollten eigentlich, dass wir uns öfters besuchen. Eben. Aber das Problem ist, die Mutter, die will es nicht. Wie alt ist denn Bianca? 28. 28? Ja. Auch. Und die wohnt noch bei der Mutter, ne? Ja, das Problem ist, der Vater, der wohnt woanders. Alle sind auf unserer Seite, nur die Mutter nicht. Mhm. Du musst die Mutter aber doch wirklich von dir ein sehr schlechtes Bild haben. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Die kennt mich nicht gut genug. Wie oft hast du denn mit ihr schon mal gesprochen? Am Telefon früher öfters. Mhm. Und persönlich habt ihr euch noch gar nicht kennengelernt? Doch, vor einer Woche. Und da war eisige Stimmung, oder wie? Es war tolle Stimmung von hinten her. Also ich bin also nach Zirndorf gekommen. Mhm. Die Mutter hat fast nichts mit mir geredet. Mhm. Die Bianca musste bei der Mutter im Schlafzimmer schlafen. Hm. Wir wollten, letzten Samstag wollten wir Peter Steiner gucken. Ne? Und ja. Bianca und wir saßen da zusammen und die Mutter hat gemeint, um 10 Uhr sollte sie halt rüberkommen ins Schlafzimmer, schön und gut. Damit da kein Schmuddelkram auf dem Sofa passiert. Ja, so nach dem Motto, genau. Während Steiner läuft. Ja, genau. Ja, und dann war es so, da kommt sie um 9:45 rein und sagt, Bianca soll rüberkommen. Sag ich, dürften wir doch bitte das noch zu Ende schauen. Mhm. Da sagte sie zu mir, halte dein Maul, halte deine freche Schnauze, weil sonst schmeiß ich dich raus. So heftig ging es gleich zur Sache. Ja. Und wie hat Bianca, die nur immerhin eine erwachsene Frau ist, darauf reagiert? Bianca war fix und fertig und hat gemeint, sie möchte mich nicht verlieren, sie liebt mich total. Und Also mit Gewalt kann man da sicher jetzt nichts hinkriegen und arrangieren. Ist Bianca auch hat sie einen Job? Ja, sie macht dasselbe wie ich. Sie arbeitet, sie macht Bürsten und Besen. Mhm. Also sie zieht ein, also Handweger, Wischer, Spülbürsten. Ja. Und hat sie denn auch schon mal alleine gewohnt? Ja, in München hatten wir ein Appartement. In der Blindenschule hatten wir ein Appartement. Mhm. Da konnten wir alleine leben und sie macht das wirklich auch sehr, sehr gut. Mhm. Sie kann auch kochen. Mhm. Also Stefan, was machen wir jetzt? Du willst Bianca, Bianca will dich. Ihr seid beide blind. Ja. Und da bahnt sich eine große Liebesgeschichte an. Ja. Und die Mutter, die böse Schwiegermutter, ist irgendwie dagegen. Aber nur sie, ne? Nur sie. Ja. Jetzt, um nicht vielleicht die Emotionen so sehr hochkochen zu lassen, fahrt doch erstmal ein bisschen runter. Und lasst euch mal noch ein paar Monate Zeit. Ja, das Problem ist, sie hält es nicht mehr aus. Sie ist psychisch und seelisch total kaputt. Mhm. Und sie wird total beeinträchtigt, indem es heißt, ja, das klappt nicht und das schafft er ja sowieso nicht und wie sollst du dich verpflegen und alles. Und sie wird echt so niedergemacht davon. Mhm. Würde denn Bianca gerne von heute auf morgen zu dir ziehen? Ja. Na gut, ihr seid erwachsene Leute, was? Dann sollt ihr es machen. Ja. Ich finde die Mutter auch, das ist ja so sehr schlimm, wenn Eltern von Behinderten sich immer so aufspielen, als wären das kleine Wesen, die man immer betütteln muss. Ne? Ich hab mit ihrer Tante gesprochen und mit ihrer Cousine habe ich gesprochen und sie haben halt gemeint, ja warum nicht, probiert das doch mal aus, vielleicht haut's hin und wenn es nicht hinhaut, gibt es immer noch eine Möglichkeit. Genau, dann sage ich dir, richte bitte der Bianca aus, dass sie eine erwachsene Frau ist und dass sie es zu entscheiden hat. Und Richtig. Dann muss sie klar sagen und sich auch gegen die Mutter durchsetzen und sagen, hier, ich möchte es. Ich möchte es zu meinem Freund, zu Stefan ziehen. Mhm, genau. Schöne Grüße. Dankeschön. Klare Worte, auf den Tisch hauen und das Leben so durchziehen, wie ihr es wollt. Ja, das machen wir auch. Ja, alles Gute. Okay, danke. Wiederhören. Ja, dir auch. Nadine. Mensch. Ja? 14 Jahre alt. Ja, hallo. Grüß dich, Nadine. Was ist dein Thema? Also erstmal wollte ich ein großes Lob an deine Sendung aussprechen. Danke. Und mein Thema lautet, also ich habe mich in meinem Arzt verliebt. Du hast dich in deinen Arzt verliebt? Ja. Was ist das für ein Arzt? Sag bitte nicht ein Gynäkologe. Nein, ein Chirurg. Ein Chirurg? Was machst du beim Chirurg? Also ich bin ins Krankenhaus eingeliefert worden, auf Verdacht Blinddarm. Dann war es auch der Blinddarm, da wurde ich operiert. Mhm. Von ihm? Von ihm? Ja, nee, nicht von ihm, der hat mich nur danach betreut. Ach so, Und dann kam der mir schon sehr sympathisch. Und dann kam er in das Krankenzimmer herein und hast du gedacht, boah. Ja, also nicht direkt so, aber als... Als er dich untersucht hat, als er den Bauch abgetastet hat. Ja, da fing das schon so langsam an. Nadine, wie alt ist er? Der ist zwischen 20 und 30. Also noch schon ein ganz gutes Alter, ne? Ja. Knackig und frisch noch. Ja. Hat er denn mit dir geflirtet? Wie bitte? Hat er mit dir so rumgeflirtet auch? Also flirten kann ich ja nicht direkt sagen, aber schon so Anspielungen gemacht, von wegen ich wäre so ein hübsches Mädchen. Ja, das heißt ja noch nichts, das kann man ja so sagen. Ja. Wenn ich könnte ja zu dir auch sagen, du bist ein nettes Mädchen und deshalb flirte ich noch nicht mit dir. Nee. Wie lange bist du aus dem Krankenhaus raus? 4 Wochen jetzt. Und hast du von ihm irgendwas nochmal gehört? Ja, ich bin am 12.02. bin ich nochmal ins Krankenhaus reingekommen. Aha. Ich bin durch eine Glastür geflogen, hab mir die Hand aufgeschnitten. Wer es glaubt, wird selig. Ja. Und du wolltest ja durch die Glastür fliegen. Nein, das nicht. Ich wollte nicht. Und da war er dann auch wieder? Ja, und da hat er mich genäht. Ah, wie erotisch. Er hat mich genäht. Ja, der kam an und meinte, ja, Tag Nadine. Mhm. Und dann ich nur auf den angeguckt und ich so, nein, darf nicht wahr sein. Jetzt bitte ich dich sehr herzlich, Nadine, demnächst nicht immer irgendwelche schlimmen Sachen zu machen oder dir irgendwas aufzuschneiden, damit du wieder genäht werden kannst im Krankenhaus. Aber seit dem Nähen ist dann auch nicht weiter was passiert. So, also ich wollte im Krankenhaus mal so besuchen und dann kam der um die Ecke und da wurde mir auf einmal schwindelig und ich dachte, der kippt gleich um, da bin ich um die nächste Ecke gerannt. Jetzt sage ich dir böse Sachen, die dir gar nicht gefallen werden. Wahrscheinlich hast du das schon gedacht, wenn du mich ein bisschen kennst. Ja. Schmink ihn dir ab. Vergiss es. Weißt du, wie das ist? Das ist genauso, als würdest du dich in irgendeinem Popstar verlieben. Die Aussichten, dass da eine wirkliche Beziehung aus werden kann, sind äußerst gering. Äußerst gering. Und du bist erst 14 Jahre alt. Ja, das weiß ich. Äußerst gering. Ich glaube, ich bin fast sicher, dass da nichts draus wird aus dieser ganzen Geschichte. Ja, glaube ich auch, aber... Und es ist einfach blöd und behindernd für dich, wenn du ihn immer im Kopf hast, dann bist du nicht frei für andere Leute. Ja, da gibt es auch Probleme mit meinem Freund dazwischen. Ach, du hast auch noch einen Freund? Ja. Ach du liebe Zeit, wie lange bist du mit dem zusammen schon? 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Mit 12 kennengelernt? Ja. Und gute Sache zwischen euch beiden? Ja. Eigentlich schon. Nadine, bitte vergiss den Arzt. Ja. Bitte vergiss den Arzt, entliebe dich ganz schnell, es bringt nichts. Ich versuche. Und tu nichts, dass du wieder ins Krankenhaus musst. Ich will auch nicht mehr. Ja, das hoffe ich auch sehr. Alles Gute, Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns hier. Ich bedanke mich bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Jeanette Krause, Jürgen Clemens, Axel Rottländer, Henning Kaiser, Anja Schönhardt, Marion Fongern und Elke Büchter. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Dieser Sex hat mein Leben verändert und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Ich mache es immer nur heimlich, was auch immer. Schönes Wochenende. Montagnacht sind wir wieder da von Montag auf Dienstag, 1 Uhr. Ciao.